mir oft zumut gewesen. Ich hab nicht gewusst, wohin mit mir. Täglich 24 leere Stunden, früher hab ich's gar nicht so empfunden. Aber jetzt, wo du zu mir gehörst, überleg ich erst. Wie hab ich nur leben können ohne dich? Wie konnte ich mich glücklich nennen ohne dich? Dass ich lachen konnte und weinen, ohne dich dabei zu meinen, das ist heute fast ein Rätsel für mich. Wie ist mir die Zeit vergangen ohne dich? Was hab ich nur angefangen ohne dich? Was die Sonne für die Welt ist, das bist du für mich. Wie hab ich nur leben können ohne dich? Was die Sonne.